Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. So, dieser Prozess von Shamatha, was eigentlich man kann nennen als Prozess von Beruhigen des Geistes oder Prozess von Läuterung des Geistes. Wir haben erwähnt, dass in der buddhistischen Tradition Shamatha heißt Chitta Bhavana. Bhavana heißt Werden und Chitta heißt Bewusstsein. Das heißt eigentlich wörtlich Bewusstsein werden. Und wahre Bewusstsein, obwohl die meisten von uns davon nicht überzeugt sind, ist eigentlich klares Bewusstsein. Weil nur das klare Bewusstsein kann eigentlich Boden sehen. Nur klares Bewusstsein kann dann die Phänomene von unserer Erfahrung wahrheitsgemäß schätzen. Sonst, die meisten von uns leben nur durch eigene Vorstellungen und missinterpretieren eigentlich Inhalt von unseren Erfahrungen. So, dieser Prozess kann von vielen verschiedenen Aspekten studiert werden und Sie werden finden in der Yoga-Traditionen viele, viele Interpretationen von diesem Prozess. Und gestern haben wir erwähnt, eigentlich die wichtigsten Aspekte von der Theravada-Interpretation. Ich selbst finde die Interpretation, die wir im nördlichen Buddhismus finden, ist vielleicht ausführlichste und sehr, sehr detailliert. Und viele Aspekte wurden behandelt, besonders Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist eigentlich Schlüssel von Aufmerksamkeit, heißt, wie ich schon erklärt habe, im Geiste machen. Was wir im Geiste machen, das erleben wir eigentlich. Jetzt hängt davon ab, was für ein Geist wir dafür anwenden. Und was für ein Geist wir davon anwenden, in dem Geistesprozess fängt an mit Aufmerksamkeit, das heißt mit dem sich wenden an Objekt. Und wenden am Objekt ist dann im Geiste machen. Dann in jedem Augenblick von einem Geistesprozess, alle buddhistischen Traditionen und alle Traditionen von Yoga sind darüber einig. In jedem Augenblick von Geistesprozess muss diese Aufmerksamkeit vorhanden sein, weil es ist eben diese Kraft des Geistes, die Sankharas, ist nichts anderes als Kraft des Geistes, das dem Geist Inhalt geben. Ohne mentale Faktoren, der Geist hat eigentlich kein bestimmtes Inhalt. Und wenn wir Geist oder Bewusstsein verstehen möchten, wir müssen es immer im Auge halten, dass das, was eigentlich Form dem Geiste gibt, das sind die Geistesfaktoren, die seinen Inhalt bestimmen. Und Geist, dieser unterscheidende Geist, kann nicht zustande kommen ohne Geistesfaktoren. Ohne Geistesfaktoren, wir können sozusagen nichts Bestimmtes unterscheiden. Die Geistesfaktoren dann entscheiden, wie wir unterscheiden und was wir unterscheiden. Und wir unterscheiden die Dinge je nachdem auf ganz verschiedene Weise, obwohl wir denken, dass es objektiv ist. Zum Beispiel ein Hund unterscheidet auf ganz andere Weise als wir, obwohl wir dieselben Sachen sehen. Und so ist es genau bei den Individuen. Wir unterscheiden die Sachen auf ganz andere Weise, obwohl wir zu derselben Familie gehören, zu menschlicher Familie. Wir doch unterscheiden auf ganz andere Weise, je nach der Erziehung, je nach unserem Kulturkreis und so weiter. Und wie wir unterscheiden und was wir unterscheiden, auf jeden Fall, alles hängt davon ab, was wir im Geiste machen. Und wie wir es im Geiste machen. Und wörtlich im Geiste machen ist nichts anderes als Aufmerksamkeit, Manasikara. Wenn etwas im Geiste gemacht wird, der Geist hat eine Richtung. Wenn nichts im Geiste gemacht wird, Geist hat gar keine Richtung. Wenn Geist eine Richtung hat, er geht, er bewegt sich auf bestimmte Weise. Wenn er keine Richtung hat, er bewegt sich nicht auf bestimmte Weise. Dann Geistesprozess kann nicht fortsetzen. Jetzt, wir haben schon gesagt, wenn wir meditieren, diese kritische Rolle in der Meditation spielt auch diese in Geiste machen, Aufmerksamkeit. In der Meditation werden zwei Sorten von Aufmerksamkeit angewendet, sogenannte Adimokshiki Manasikara. Das heißt, die im Geiste machen im Sinne von, ich entscheide, wie ich die Sache haben möchte. Zum Beispiel, wenn wir über Metta meditieren, wir entscheiden, wir sehen alle Wesen, wir mögen alle Wesen glücklich sein und wir, indem wir so entscheiden, wir dann sehen alle Wesen glücklich. Das ist dann Adimokshiki Manasikara, im Geiste machen, im Sinne von Entschluss. Dann gibt es andere Manasikara, das wir meistens in Vipassana anwenden. Das ist Tattva Manasikara, sehen die Sachen nach ihrem wahren sozusagen Inhalt, Tattva, das wahre Wesen von den Sachen. In der Tat, wenn wir über Atmung meditieren, wir benutzen beide Manasikaras. Wir machen Entschluss, wir bleiben bei der Atmung und dann wir spüren die Atmung als Druck, oder als Wärme oder Kälte. Und das spüren wir auf Grundlage von Körperbewusstsein. Das haben wir erklärt. Und Körperbewusstsein, wir haben auch erklärt, ist im Geiste basiert, ohne im mentale Bewusstsein basiert. Ohne mentale Bewusstsein, der Körper weiß überhaupt nichts. Diese sinnliche Prozesse fangen an in mentale Bewusstsein. Wir haben schon dieses Beispiel gegeben von einem Fell von Trommel, auf dem 5 Steine sitzen. Wenn das die Steine Funktion haben, hängt von dem Fell ab. Wenn Stein sich bewegt, der Fell wird sich auch bewegen. Wenn die Stein ruhig bleibt, der Fell bleibt auch ruhig. Und wenn der Fell ruhig bleibt, dann die Steine eben bewegen sich nicht mehr. Und dann dieses Bewusstsein kommt zur Ruhe. Jetzt, wir haben auch erklärt, das Wesen von Meditation ist in mentale Bewusstsein, weil nur mentale Bewusstsein kann Ruhe und Weisheit praktizieren. Sehbewusstsein, Körperbewusstsein und so weiter sind ihre Natur nach, indem sie mit äußeren Objekten verbunden sind, die sich immer ändern, sind immer zerstreute Zustände von Bewusstsein. Nur wenn sie tief in mentale Bewusstsein gegründet sind, dann kommen sie zur Ruhe. Jetzt dieser Prozess von Meditation fängt an, indem wir verstehen, wenn wir Shamatha üben, indem wir verstehen, dass diese körperliche Bewusstsein und die Bewusstsein von den Sinnen ziemlich grobe Zustände von Bewusstsein sind. Wir haben schon verglichen mit zwei Böcken, die sich mit den Hornen, die sich auch ein auf andere mit Hornen stoßen. Wenn man meditiert, man fängt an zu verstehen, dass diese eigentlich diese 5 Sinnen machen den Geist zerstreut. Dann der Geist zieht sich weg zu den 5 Sinnen. Das haben wir auch erklärt. Warum? Weil wenn wir Shamatha meditieren, wir wollen erfahren immer feinere Zustände des Geistes und feinere Zustände des Gemüts. Nur feinere Zustände des Geistes und feinere Zustände des Gemüts können dann Grundlage für Entwicklung von Weisheit sein. Grobe Zustände von Gemüt und von Unterscheidung des Geistes können nicht Grundlagen von Weisheit sein. Weil Weisheit ist viel feiner als Bewusstsein, Unterscheidung. Weisheit ist eine Unterscheidung, die basiert sich auf feinere Analyse. Und feinere Analyse ist verursacht durch feinere Geist und feinere Gemüt. Ohne das, wir sind immer nur in groben Zustand von Analyse. Und das, was wir in Abend lernen, das ist verbunden mit Nichtentfaltung der Sinnen. Mit Nichtentfaltung der Sinnen heißt, dass wenn was Angenehmes, angenehme Berührung mit dem Objekt da ist, wir greifen so wie Affen. Wenn unangenehme, wir werden gleich zornig, wenn sie mal mit den Affen gelebt haben. Ich habe ziemlich lange Erfahrung. Die Affen sind wunderbare Wesen, um eigene Geist zu studieren. Wenn man mit ihnen gute Beziehung hat, sie sind so lieb. Aber wenn man etwas macht, was sie ärgert, Sie ärgern sich wirklich schrecklich. Aber wenn man dann Aufmerksamkeit von der Affe wendet und beschäftigt sich mit anderen Sachen, dann die Affe, das so geärgert wurde, gleich ruht sich auf. Weil diese Ärger oder Anhaftung kommt durch Kontakt. Wenn dieser Kontakt unterbrochen ist, dann alles beruhigt sich. Aber deswegen, wenn Sie mit den wilden Tieren im Dschungel leben möchten, muss man diese Weisheit entwickeln. Wenn Sie Kontakt fortsetzen, die Sie Ärger oder Ängste verursacht, zum Beispiel wenn man in die Augen sieht, Sie haben Instinkt von Aggression, werden Sie sehr, sehr aggressiv. Wenn man aber zum Beispiel sich die Füße anguckt und so, Sie werden eben, und mit Liebe, Sie werden gar nicht aggressiv, Sie werden sehr, sehr nett sein, sogar wilde Tiere. Kontakt mit sensitiven Teilen des Körpers, so wie Auge und besonders Geist, macht dann diesen Komplex von Anhaften und Ärgern dann zu extrem. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und jetzt, wenn man meditiert, man will Kontakt mit feineren Gegenständen und die entwickeln. Und feinere Gegenstände kann man nur mit feinerem Geist sehen. Und feinere Geist ist auf feinere Gefühle basiert. Und feinere Gefühle heißt, dass da diese natürliche Tendenz zu anhaften an das Angenehme und wegstoßen das Unangenehme gebremst wird. Dann kommen feinere Gefühle. Nur solcher Geist kann sich dann zurückziehen von den Objekten. Der Geist, das sich an diese natürliche Instinkt, Affe-Instinkt, an das Angenehme anzuhaften und an Nicht-Angenehme wegzustoßen mit Gewalt. Dieser Geist, obwohl er kein Lieb sein kann, dieser Geist ist vollkommen dumm. Die Wissenschaft sagt, dass wir Menschen kommen von den Affen. Alle Religionen sagen, dass wir Menschen kommen von den Göttern. Was ist wahr? Wenn man grobe Geist hat, dann bestimmt kommt man von den Affen. Wenn man feineren Geist anwenden kann, dann kommt von den Göttern. Und in den Zuständen von tiefen Konzentration, wo sich feinere Gefühle entwickeln. Wir gehören den Göttern, wir gehören nicht mehr den Affen. Und wie diese Sache muss man sehr, sehr klar verstehen. Deswegen in der nördlichen Tradition wird erklärt, dass die Meditation eigentlich fängt an mit Verständen, mit Verstand von Zeichen von dem Objekt. Das heißt, wenn wir Shamatha üben, wir dieser Kontakt mit groben Objekten ist verbunden mit groben Gemut, Gemüt oder Gefühl, und wir wollen von diesem groben Gefühl raus. Weil wir haben verstanden, dass es Leiden ist. Dieser Affegeist ist Leiden. Und nach der Lehre von Abhidharma, alle unheilsamen Zustände des Geistes sind mit groben, zerstreuten Geist verbunden. Ohne Ausnahme. Wo immer es unheilsamen Geist gibt, gibt es Unruhe. auch wenn wir schon große Konzentration entwickelt haben, wenn wir uns ärgern, wenn ein Rishi sich ärgert, sein Geist hat solche Kraft, dass in Indien glauben sie, dass diese Wüste von Rajasthan ist durch Zorn von einem Rishi erzeugt, hat alles gebrannt. So stark kann der Geist sein. Aber nach der buddhistischen Lehre, wenn der Geist zornig ist oder wenn er anhaftet, ist er immer unruhig. Er kann nur ruhig bleiben, konzentriert bleiben. Und Samatha ist Konzentration von heilsamen Geist, nicht von unheilsamen Geist. Der unheilsame Geist ist von Natur unruhig. Auch wenn wir schon diese Fähigkeit von Konzentration haben und große Stärke des Geistes, wenn wir unheilsame Taten machen, der Geist wird unruhig. Das kann man nur sehen, wenn man schon tiefe Erfahrung von ruhigem Geist hat. Deswegen der Zustand von Dhyana, das wir durch Konzentration erreichen. Dhyana heißt Upanidhyana. Upanidhyana heißt, Upa heißt Nähe, Ni ist Emphatik. Und Dhyana heißt Denken. Denken aus der Nähe mit Emphasis, mit Stärke. Dieses Denken aus der Nähe, Denken braucht nicht unbedingt durch Werte sein. Denken ist eigentlich Geistesprozess, durch Objekt von unserem Geist durchzugehen. Und Dhyana ist, wenn wir durch dieses Objekt, das mit unserem Geist verbunden ist, wir können das aus der Nähe fassen, indem unser Geist nicht zerstreut wird. Und wenn unser Geist nicht zerstreut ist, wir fassen es aus der Nähe, dann wir können es mit Stärke, mit Emphasis, mit Klarheit fassen. Wenn wir nicht Dhyana haben, dann fassen wir nicht aus der Nähe, weil wir von anderen Objekten gestört wurden und wir fassen es nicht klar. Deswegen wir sind, unsere Verständnis ist verfälscht durch unsere vergangenen Erfahrungen, vergangene Anhaftungen und vergangene Ungunsten, wie sagt man? Unwillen. Was wir nicht magen, von diesen Energien, von Zuneigung und Abneigung, das ist vielleicht die beste Übersetzung, wird verfälscht. Wenn der Geist nicht intensiv Objekt erlebt, und wenn der Geist nicht, indem es es aus der Nähe durch nicht zerstreuten Geist erlebt, dann wird er immer durch Komplex von Abneigung und Zuneigung abgelenkt. Dann er sieht nicht eigentlich Natur des Objektes, er sieht seine eigene Interpretation. So, erster Schritt in Shamatha, in diese Aufmerksamkeit, Verständnis von Aufmerksamkeit ist, dass man versteht, dass solange diese Tendenz da ist, zu groben Geist, der Geist wird unruhig. Wir wollen diese Tendenz von groben Geist überwinden, indem wir uns nicht durch die fünf Sinnen stören lassen, noch nicht durch vergangene Erfahrungen und nur nicht durch Ersehnen nach zukünftigen Objekten. Das machen wir, wie wir gesagt haben, mittels einem Meditationsobjekt, das uns tief in mentale Bewusstsein hineinführt. Jetzt, es gibt Fälle von zum Beispiel Leute, die über Einatmen und Ausatmen meditieren, die haben schon eine ziemlich gute Konzentration und sie können nicht einatmen und ausatmen an der oberen Lippe oder an Spitzennase klar identifizieren. Aber einatmen und ausatmen ist schon da, ist sehr klar. Nur vielleicht sie sind von mentalem Bewusstsein schon abgelenkt und sie achten nicht an, aber in diesem Falle soll man einfach verstehen, dass diese Einatmen und Ausatmen immer da ist. Man hat es, es ist da im Hintergrund, wenn man entspannt ist. Und was eigentlich in der Meditation Rolle spielt, ist Abdruck von diesen sinnlichen Erfahrungen. Das Abbild von sinnlichen Erfahrungen, das sich nicht bewegt. Die Atmung sich immer bewegt, aber dieser Abdruck sich nicht bewegt. Wenn man bei diesem Abdruck oder Abbildung von Einatmen und Ausatmen, das durch Sinnenerfahrung genommen wurde, bleibt, dann meditiert man richtig, es ist nicht unrichtig. Das heißt, dass nicht man muss wissen, dass Einatmen, Ausatmen ist da, aber man braucht nicht unbedingt das sehr, sehr klare Druck da ist oder sehr, sehr klare Erfahrung von Hitze oder Kälte da ist. So ist es nicht. Alle diese Sachen natürlich gehen in den Hintergrund, vorausgesetzt, dass man mit mentalen Bewusstsein arbeitet und sich nicht mehr an körperliche Bewusstsein richtet. Deswegen kommt es so oft durch Missverständnis, dass eigentlich, wenn man Fortschritte macht, man kann denken, ich kann nicht die Atmung wahrnehmen. Auf jeden Fall, was wichtig ist, dass der Geist konzentriert bleibt an einem Objekt und sich nicht von anderen Objekten ablenken lässt. Dann nächster Schritt in Aufmerksamkeit, wenn man hat verstanden, dass man braucht ein feineres Gefühl, feineres Geist, feinere Berührung, um in Meditation einzugehen. Nächster Schritt ist dann Manasikara oder im Geiste machen, im Sinne von Entschluss. Man entscheidet sich bei diesem feineren Berührung mit dem mentalen Objekt zu bleiben. Dann kommt man in die Meditation. Und dazu natürlich muss die Kraft von Achtsamkeit klar kristallisiert werden. Nur wenn die Kraft von Achtsamkeit klar kristallisiert ist, dann kann man konsequent bei diesem mentalen Objekt bleiben. Wenn nicht Kraft von Achtsamkeit kristallisiert ist, zur Reife kommt. Man wird nicht mit mentalen Objekt verbunden und man wird immer von anderen Objekten gestört. Deswegen in der nördlichen Buddhismus wird erklärt, erste Hindernis auf dem Wege zur Beruhigung ist Faulheit. Man wird faul. Und wie manifestiert sich, dass man faul ist? Man wird faul, indem man nicht bleibt bei jetzigem Objekt, jetzigen Erfahrung und man verfolgt diese vergangene und sehnt sich nach zukünftige und man verfolgt diese Tendenz des Geistes zu Zuneigung und Abneigung, das mit den vergangenen Erfahrungen oder Sehnen nach zukünftigen Erfahrungen verbunden ist. Das alles ist Tanha. Wir haben schon erklärt, Tanha, Durst manifestiert sich durch Ersehnen und durch Erscheinen von Objekten, die ersehnt werden. Und durch Durst nach diesen ist denn der Geist wird grob. Er verliert Feinheit. Und wenn man nicht diesen groben Geist zähmen will, das heißt, wenn von Perspektive von Shamatha, von Läuterung der Geistes, man ist faul. Dann wie wird man Faulheit beseitigen? Man hat Vertrauen in dem, was man macht. Man hat Wunsch nach dem, was man macht. Wunsch nach Shamatha und Vipassana ist Wunsch nach Dharma, nichts anderes. Das heißt Eifer und man übt. Indem man so macht, man allmählich überwindet diese natürliche Tendenz, die kommt von unseren Instinkten, von grobem Geist, anzuhaften an das, was angenehm ist, wegstoßen das, was unangenehm ist. Man wird überwinden diese Tendenzen des Geistes zu Abneigung und Zuneigung, die an Sinnenerfahrungen meistens basiert sind. Und der Geist dann bleibt bei der Meditation, bei dem Meditationsobjekt. Nicht mehr durch Kraft, dass man entscheidet, du musst da sein. Wenn man so entscheidet, du musst da sein und will in diese Tendenzen mit einfach mit Kraft der Wille bedrücken, dann so wie man dieser Sprung, wie heißt das? Feder. Nicht Feder. Blasebalg. Nicht Blasebalg. Diese Spring. Feder. Ach doch, Feder. Macht das nicht. Ja, Blasebalg. Feder. Wenn man die Feder zusammenpresst, drückt sie es auseinander. So wie auf Sofa. Ja. Feder. Dann wie kann man zur Ruhe kommen? Wenn man diese Tendenz, wenn man allmählich versteht man, am Anfang geht das nicht, aber indem man Vertrauen hat, indem man diese Wunsch Nach Meditation hat man hat verstanden, mit dieser grobe Geist, große Gemüt ist Leiden. Ich muss Shamatha üben, damit ich feineres Gemüt, feinere Geist erlebe. Deswegen ergibt sich Mühe. Allmählich, er sieht, das geht nicht einfach mit Kraft. Wenn man drückt, es kommt wieder, springt wieder zurück. Dann versteht man, er muss es anders, wie es muss andere Weg gehen. Und dieser Weg ist Weg von Achtsamkeit. Nur Achtsamkeit, wenn Achtsamkeit zum Ausdruck kommt, dann man verlässt sich weniger als eigenen Entschluss, man verlässt sich als klare Interpretation von dem Objekt im Geiste. Und das ist Achtsamkeit. Und diese klare Interpretation von Objekt im Geiste kommt, vorausgesetzt, die Konzentration gewissermaßen da ist. Und Konzentration wird nur da sein, vorausgesetzt, dass dieses Objekt wird klar im Geiste erfasst. Deswegen, wir haben erklärt, Aufmerksamkeit heißt Gedächtnis. Der Geist kann sich erinnern, sehr klar, an das, was er macht, jetzt macht. Wenn er sich sehr klar darauf erinnert, er braucht nicht mehr Kraft, er sozusagen, er hat schon Verständnis. Dann der Geist fließt mehr, wann immer man etwas mit Achtsamkeit macht, die Bewegung fließt. Auch wenn man mit Achtsamkeit geht, diese Bewegung ist fließend. Wenn man mit Achtsamkeit spricht, man spricht fließend. Wenn man mit Achtsamkeit denkt, man denkt fließend. Wenn man ohne Achtsamkeit diese Taten von Körper, Sprache und Geist übt, Denken ist nichts anderes als Tat von Geist. Karma von Geist. Wenn man es mit Achtsamkeit macht, dann diese Denken, Sprechen, Tun wird fließend. Das heißt, Objekt der Betrachtung ist klar im Geiste interpretiert, klar im Geiste ausgedrückt. Das heißt, man kann Meditation üben. Wenn es nicht der Fall ist, man kann nicht Meditation üben. Und wenn man klar Meditation übt, wenn diese der Fall ist, Objekt ist klar im Geiste geprägt, das heißt, man kommt in Prozess von Läuterung des Geistes. Deswegen dritte Manasikara heißt, in der nördlichen Interpretation von nördlichen Buddhismus heißt die Manasikara im Sinne von Entfernen von Hindernissen. Wenn der Geist nicht mit Achtsamkeit arbeitet, er kann nicht sehen, was heilsam ist und was unheilsam ist. Er kann es nicht unterscheiden. Und wenn er es nicht klar unterscheidet, er wird dann durch Kraft, durch Gewalt eine eigene Interpretation von seiner Erfahrung durchführen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Wenn er mit Achtsamkeit arbeitet, diese Tendenz zu Gewalt und eine eigene Interpretation von Erfahrung mit Gewalt interpretieren, geht weg. Und der Geist wird fließen, Körper wird fließen, Sprache wird fließen. Alles sieht dann feiner und schöner aus. Bitte, bitte denken Sie daran. wenn Sie mit Achtsamkeit arbeiten, alles wird schöner. Die Bewegungen des Körpers, die Sprache wird schöner, Gemüt wird schöner, die Welt wird viel schöner. Ohne Achtsamkeit überall sieht man Feinde, mit Achtsamkeit man wird Liebe und Mitgefühl entwickeln können. Warum? Weil man sieht eigene Tendenzen zu Abneigung und Zuneigung als grob. Dann sieht man auch diese Tendenzen in den anderen als grob. Dann, indem man versteht, dass es nicht gut für sich ist, versteht man auch, dass es nicht gut für die anderen ist. Und mit Liebe und Mitgefühl. Also man fängt an, die Objekte im Geiste zu machen, mit Verständnis von was ist heilsam und was ist unheilsam, auf Grundlage von Achtsamkeit, die zu Reife gekommen ist. Und wie es weitergeht, erleben wir morgen. Vielleicht erleben wir sogar heute Abend, weil allmählich wir schmelzen diese zwei Gebiete von Entfaltung der Sinnen mit unserer Meditation zusammen, damit es nicht mehr theoretisch wird, aber praktisch wird auch. Dann ab heute oder spätestens morgen, dann wir die zwei Themen fließen zusammen. Okay. Dann machen wir eine kleine Pause.